Ich wollte eigentlich dieses Jahr eine Pferdezucht aufmachen. Mit Einhörnern? Mit Einhörnern, die Regenbögen scheißen. War das jetzt schon das Intro? Das war das Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Chaosbude. Wie immer mit Philipp und Mike. Heute haben wir uns zusammengefunden, um ziemlich spät, aber noch im Januar den Jahresrückblick zu vollziehen. Also das heißt, wir wollen mal das, was uns im Kopf geblieben ist, was wir so denken, was wichtig war, mal ein wenig besprechen und schauen, was so hängen geblieben ist, würde ich mal sagen. Es geht also ums Jahr 2014. Ja. Und zwar, genau, wir wollen einfach mal schauen, was ist im Jahr 2014 so passiert. Was hat sich vielleicht bis ins Jahr 2015 so vollzogen und genau, wie haben wir das Jahr 2014 erlebt? Was wie sind wir reingekommen? Was ist in unserem privaten Leben so passiert? Oh, privates Leben. Ich bin schon so gespannt. Ja, Mike, was ist dir so hängen geblieben? Jetzt mal ehrlich, ungeachtet eigentlich, der Schlagzeilen. Eigentlich ist im Grunde nur die WM bei mir hängen geblieben, da ich sehr viel zu tun hatte letztes Jahr und auch sehr viel passiert ist bei mir im letzten Jahr. Ich kann ja erstmal von meinem Privatleben die großen News oder was Großes bei mir passiert ist. Das eine ist, ich bin dieses Jahr letztes Jahr 30 geworden und kurz davor habe ich mich verlobt, also mit meiner Partnerin, einen Heiratsantrag gemacht. Dann kam dazu, dass ich letztes Jahr mit 30 Jahren erst mein Auto und meinen Motorradführerschein gemacht habe. Das waren die beiden wichtigsten Dinge letztes Jahr bei mir. Gab es bei dir wichtige Dinge in deinem Leben? Und die Gesundheit? Gesundheit ist alles wie jedes Mal. Wie jedes Jahr. Ist das gut? Ja, hat sich nichts verändert. Was ist mit deiner sportlichen Ebene? Letztes Jahr war ein bisschen schlecht, weil so viel zu tun war. Halt durch Führerschein machen, Freundin, Umzug. Ach, ich bin umgezogen, richtig. Ich bin ja in eine neue Wohnung umgezogen. Ja, von deiner Junggesellenbude. Von meiner Junggesellenbude in eine Dreizimmer, wundervolle, gelegene, im Grün, ruhig, teuer Wohnung. Aber er fühlt sich wohl. Ja, ist super. Ja, was ist bei mir passiert, wenn ich so ans letzte Jahr denke? Ich denke natürlich auch an die WM, auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, ich interessiere mich jetzt nicht so fürs Fußballspiel. Aber wenn mal so eine Fußball-Weltmeisterschaft ist. Aber gerade wenn die WM läuft ja dann überall, also da kommt man ja nicht drum herum. Das ist richtig. Von daher, ich habe mich auch gefreut, dass unsere Jungs den Titel geholt haben. Und, aber da ist ja viel mehr passiert, als nur, dass die unsere Jungs den Titel geholt haben. Ich meine, die haben einfach mal richtig krass gespielt und das war... Ja, das durchaus. Aber ja, kurz darauf zurückzukommen, was ist bei mir passiert? Ich muss gerade wirklich krass überlegen. Ja, das Jahr 2014 so gesehen... Hast du dich jobmäßig weiterentwickelt? Ja, das hatte ich ja nach wie vor auch getan. Ja, ich muss sagen, ich habe versucht, sportlich weiterhin aktiv zu bleiben, wobei ich auch zwischendurch gesundheitlich angeschlagen war, wobei ich auch sagen muss, das letzte Jahr war wirklich etappenweise echt scheiße. Ja, ich habe im letzten Jahr meinen schwarzen Gürtel gemacht, fällt mir jetzt gerade ein. Das war schon lange her, im April. Und der Philipp ist aber auch ein Krüppel, der tut sich ständig weh. Ständig, entweder tut ihm die Schulter weh oder das Handgelenk. Immer, Mike, ich kann nicht zum Sport gehen, meine Schulter tut weh. Mike, kann ich glaube, ich darf gehen. Nicht so viel wichsen. Meine Handgelenk tut weh. Also wirklich, wir müssen dem Philipp mal eine neue Schulter, ein neues Handgelenk schenken, ich damit der mal ordentlich durchziehen kann. Ich habe zu viel gewichst. Gewichst. Ich glaube nicht. So. Ich wollte einfach nur wichsen sagen. Nein, jetzt ist gut, stopp. Wir wollen jetzt an Qualität wieder gewinnen. Wir haben die Qualität. Wir schneiden am besten auch dein Gesülze von den letzten Sekunden raus. Ja, wie gesagt, gesundheitlich angeschlagen, aber ich denke auch aufgrund von Unvorsichtigkeit und habe versucht, sportlich weiterhin aktiv zu bleiben und gesund zu bleiben. Habe auch so ein bisschen meine Ernährung überdacht und so weiter und so fort. Ja, ich fühle mich wohl. Im Moment bin ich so ein bisschen komisch ins Jahr gestartet. Leg das Messer aus der Hand. Hast du Angst, wenn ich ein Messer in der Hand habe oder was? Ja, ehrlich, wie er sich rasiert. Er müsste euch mal vorstellen, er hat hier so ein Messer und rasiert sich damit an der Kehle rum. Naja, wie dem auch sei. Nee, WM ist hängen geblieben. Und was ist noch hängen geblieben? Na, wir können ja einfach mal von Anfang auf an. Auf jeden Fall, Islamischer Staat war sehr oft im Gespräch. Wobei ich da auch gleich sagen möchte, das war im Gespräch und wir belassen es dabei. Nein, ich finde es voll krass, was da alles passiert ist. Ja gut, dann kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück. Dann, wir haben uns ein paar Notizen gemacht. Zum Beispiel... die Wikipedia-Notizen. Ja, in der Tat, die Olympischen Winterspiele 2014. Wobei die mich wirklich so wenig interessiert haben, als wenn in China... schon ganz schön krass, weil da ging es ja halt auch darum, dass die... Da Schwulen. Nein, nicht nur die Schwulen, sondern es ging halt ja auch darum, dass da in einer Gegend ist, wo... paar Kilometer weiter eigentlich schon wieder Sommer ist. Und dann haben die da extra Winterspiele abgehalten, wo da halt auch Krisengebiete drumherum waren. Das war ja das Problem. Mhm. Da war ja überall Krisengebiete drumherum, da war alles nicht so richtig sicher. Und dann haben die da Friede, Feuer, Eierkuchen gemacht. Und das war eigentlich alles so, die politische Lage drumherum war halt alles irgendwie nicht so cool. Naja, ich denke auch, das ist auch ein wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Politische Lage, Krisengebiete. Ich denke auch gerade im letzten Jahr haben viele Krisen, Kriege, schon wieder Schlagzeilen gemacht. Fast täglich kamen irgendwelche Schlagzeilen rein über Kriege, Anschläge, Todesopfer, weiß der Geier. Auch gerade am Anfang diesen Jahres ging es jetzt schon wieder los. Aber ich sag mal, lass uns mal jetzt ein bisschen Struktur reinbringen, vielleicht bei einem Thema bleiben und wir hangeln uns dann, je nachdem, wie viel Bock wir haben und unsere Hörer Bock haben, was du dazu zu sagen, von Thema zu Thema, ja, würde ich sagen. Ne? Wir schauen uns jetzt einfach mal an, damit wir, ihr kennt uns ja, Chaosbude, Chaos, durcheinander. Hier wird sowieso alles nur durcheinander. Aber nee, wir wollen jetzt mal versuchen, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Wollen wir bei der WM bleiben oder? Weil du jetzt, wir so können auch noch vorher anfangen, bei Ukraine war ja vorher noch, ne? Das, so genau weiß ich das jetzt gar nicht. Ukraine, wir gucken mal, also, wir gucken einfach mal Politik und Weltgeschehen. Was ist passiert? Am 1. Januar 2014 tritt Lettland als 18. Land der Eurozone bei. Ja, ja. Ja, was ist noch passiert? 31. Januar, die 50. Münchner Sicherheitskonferenz. Was ist da passiert? Gucken wir uns mal kurz an. Das ist total uninteressant. Sicherheitspolitikern, Militärs, Rüstungsindustriellen, also es ist irgendwas wie der Krieg. Wie gesagt, das interessiert uns nicht, wir überfliegen mal schnell. Europa war. Aber hier, das ist wichtig. Ich denke, das werden wir uns jetzt wirklich mal angucken. Und zwar im Februar 2014, das war die Edati-Affäre. Und. Na, das war doch die Affäre, wo auf seiner Festplatte nicht so richtig Kinderpornos, sondern nur Kinder, die nackt irgendwie Posen gefunden worden sind, oder? Es war der SPD-Politiker Sebastian Edati, bei dem wurden nämlich... Der wurde vermutet, der wurde in der Datenbank gefunden, nämlich der hat ganz zufälligerweise vorher seinen Laptop verloren, ganz zufälligerweise, weil das hieß wohl, er wurde doch irgendwo von irgendeiner Quelle vorher gewarnt und ganz zufälligerweise verliert er seinen Laptop, da nämlich sein Name, ich glaube das war der Edati, in einer Porno-Datenbank bei irgendeiner Razzia in Amerika aufgetaucht ist und darum ging das nämlich. Ah, okay. Was hältst du davon überhaupt? Kinderporno ist immer zu verachtend. Also zu verachten, weil man kann nicht... Menschen, die noch keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu wehren und auch noch nicht so weit sind, zu begreifen, was da überhaupt mit denen passiert, instrumentalisieren. Weil das ist ja halt einfach ein Instrumentalisieren für Erotik, für seine eigenen Gelüste. Und das ist einfach verachtenswert. Es ist einfach widerwärtig. Und schnippschnapp, Penis ab, dieser Spast. Ja, ich habe ihn jetzt beleidigt öffentlich. Ich würde das lieber vermeiden, Spasten zu beleidigen. Na gut, dann beleidigen wir den Spasten nicht. Jedenfalls, wir piepen es dann nachher raus. Dieser. Da muss ich mir nachher Mühe geben. Ja, da musst du dir Mühe geben, in der Tat. Unsere Videos werden ja auch immer hoch wertig überarbeitet. Der gute Mike, der sitzt meistens 12 Stunden lang noch und... Einfach gar nicht. Ich mache einfach gar nichts. Okay, cool. Gut, also zum Thema. Also Edati ist schon ziemlich peinlich. Zum einen ist ein Politiker, ist ein Mensch der Öffentlichkeit und Kinderpornografie, was soll man dazu sagen? Und es ist eigentlich ein starkes Stück, dann aber sich da nicht gerade zu stehen und sich da rauszureden. Die Sache ist, es sind ja wohl noch mehr in dieser Datenbank aufgetaucht, also außer nur der Edati. Der ist halt da irgendwie hochgeschwemmt worden. Man weiß auch nicht so recht, ob der vielleicht auch einfach nur nach vorne geschoben wurde, um andere Sachen zu vertuschen. Kann man alles nicht so richtig sagen. Naja, wie gesagt, widerwärtig ist das und ja, was dabei so wirklich rumgekommen ist, wir können ja mal ganz kurz blättern, wie das denn jetzt eigentlich passiert ist, beziehungsweise was jetzt passiert ist. Am Juli 2014 erhob die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Besitzes von kinderpornografischen Fotos und Videos Anklage gegen Edati. Vor dem Landesgericht. Das Ermittlungsverfahren wegen des mutmaßlichen Diebstahls von Edatis Laptop wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft stellte auch die Ermittlungen gegen Edati wegen des Verdachts der Vortäuschung des Diebstahls ein. Hierfür sei trotz umfangreicher Bemühungen kein ausreichend konkreter Sachverhalt festgelegt worden. Also es ist genau das, was ich gesagt schon habe. Ziemlich krass, oder? Also das wurde ja irgendwie, das hieß ja, dass er irgendwie gewarnt wurde. Also ist schon echt krass. Hier steht noch was. Mit Beschluss vom 14. November 2014 hat das Landgericht Werden die Anklage der Staatsanwaltschaft Hannover zugelassen und das Hauptverfahren gegen Edati wegen Besitzes kinderpornografischer Filme und Bilder eröffnet. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls wird vor dem Landesgericht und nicht vor dem Amtsgericht verhandelt. Eine Beschwerde Edatis hiergegen wurde zurückgewiesen. Die Hauptverhandlung beginnt am 23. Februar 2015. Das heißt, wir können also noch darüber berichten. Es sind 8 Fortsetzungstermine bis April 2015 vorgesehen. Also ich würde sagen, dementsprechend ist das Thema nicht das abgesprochen. Willst du weiterverfolgen, ja. Aber wir würden es dann einfach mal weiterverfolgen. Vielleicht kommen wir einfach mal. Da musst du dir meine Notizen auch machen, dass das da auch im Auge bleibt. Mike, haben wir uns jemals Notizen gemacht? Nein, das ist ja das Problem. Ja, ich bin ein Cripple. Also. So. Wo geht's denn dann weiter? Ich habe schon gelesen, es gab Kommunalwahlen in Bayern, interessiert uns nicht. Der Deutsche Bundestag setzt im Auftrag aller Fraktionen der NSA-Untersuchungsausschuss ein. Der NSA-Untersuchungsausschuss ist ja auch eher eine Witznummer. Ja, dann 1. Mai Start des Fahrereignungsregisters zur Ablösung der Verkehrszentralregister. Aber hat mich jetzt auch nicht so betroffen. Präsidentschaftswahl in Litauen habe ich auch nicht so mitbekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind gerade in der politischen Ebene und ich interessiere mich so gut wie null für Politik. Krieg ist scheiße. Man soll halt schon, muss schon ein bisschen was mitkriegen. Ein bisschen Bescheid wissen, das ist richtig. So, wir gehen mal weiter. Militärputsch in Thailand am 22. Mai, nö. So, dann war am 22. bis 25. Mai Europawahl. Ist das dann nicht auch gewesen, dass die Partei irgendwie sogar einen Sitz bekommen hat? Die Partei hat dann Sitz bekommen und es klappt ja nicht so genau, wie der Vorsitzende von der Partei das sich vorgenommen hatte. Der hatte sich ja vorgenommen, dass er jeden Monat oder alle 2 Monate da sein Amt niederlegt, also jeder, der da mitmacht und dann die Rente dafür kassieren kann. Ja, Rente ja. Oder Abfindung so oder irgendwie sowas. Hm. Gut. Ja, gut. Kommunalwahlen wollen wir nicht. Präsidentschaftswahl Ukraine. Ja, habe ich mich auch nicht so damit befasst. Ihr seht, politisch. So, wo ist meine Meinung? Islamische Organisation, ISS, eroberte im Rahmen einer größeren Offensive die nordirakische Großstadt Mosul. Am 10. Juni ist das passiert. Wollen wir jetzt mal ein bisschen darüber reden, was da passiert ist? Ja, generell, was hältst du da? Ich finde es einfach mal krass, was da so passiert, dass die Leute vom IS... Erst hießen ja ISS oder ISIS, irgendwie so. Die sind ja für ihren Glauben. Das Problem ist aber, dass die durch ihr Tun und ihren Handel ihren Glauben einfach mal in den Schmutz ziehen. Das ist das Problem. Ich meine, der Glaube schreibt nicht vor, gewalttätig oder sonst was zu sein. Da werden Leute abgeschlachtet, aufs Schlimmste gequält, Leuten der Kopf abgeschnitten. Meine Kollegin hat mir erzählt, dass sie ein Video gesehen hat, wo Leuten von so islamischen Staatleuten der Rücken aufgeschnitten wurde und da wurde dann Salz reingedrückt. Bitte was? Richtig Salz. Na, die haben die auf die Knie gemacht, haben denen die Rücken aufgeschlitzt und da Salz reingestreut. Mit der Hand so einfach Salz reingestreut. Musst du dir mal reinziehen, warum wie krank man sowas sein muss. Naja, scheinbar sind das ja nicht nur so wirkliche Islamisten, sondern sind dann halt die Psychopathen von drumherum überall, die sich da versammeln. Gib das Messer her, du Psychopath. Die sich da so versammeln und dann ihre Psychopathenparty feiern. So kommt das einem irgendwie vor. Mhm. Weil da hört man täglich über irgendwelche schwachsinnige Sachen. Irgendwelchen Leuten werden umgebracht im Namen von einem Glauben, der das überhaupt nicht unterstützt, dass Leute umgebracht werden. Das ist halt das Problem, dass jetzt alle sagen, die Islamisten, aber eigentlich sind das ja nur diese Schwachköpfe da. Und die Leute, die islamisch sind, die den Glauben haben, selbst diese die Menschen verachten dieses Tun, was da passiert. Die haben ja da alle selber Angst vor dem. Und das, was ich da Schlimme noch sehe, ist, dass keiner das schafft, den Einhalt zu gebieten da. Das läuft ja bis jetzt noch, dass die da irgendwie da rumterrorisieren. Hm. Das ist das Krasse. Ich glaube, es ist eben auch sehr, sehr schwierig. Aber wir sind auch uns in der Hinsicht einig, dass natürlich sowas, also es ist einfach nicht verantwortbar. Das ist das, furchtbar. Heißt verantwortbar. Das ist furchtbar. Das sind halt Psychopathen, die da. Ja, aber es ist eben wahrscheinlich diese, ich sage, politisch ist bei mir jetzt nicht so, aber es ist wahrscheinlich wirklich natürlich, so wir vernetzt. Die wurden mal wieder auch teilweise von Amerikanern ausgebildet, muss man auch mal wieder so und sagen. Und auch finanziert, insofern finanziert, ich das mitbekommen finanziert haben auch, glaube ich, auch Deutsche mit. Also alle haben da jeder wieder, hat so ein bisschen Geld rein. Jeder hat gemeint, er weiß, was das Beste ist und hat da wieder rumgefuscht und dann sieht man, was dabei für ein Quatsch rauskommt. Aber warum das jetzt so genauso ist, würde sagen, in diesem Sinne, ihr kennt unsere Meinung und weiß nicht, ich möchte auch da und nicht wir verachten wirklich Leute, die andere Leute. Ja, na, was soll das? Jeder soll auf der Welt sein Leben führen dürfen, wie er es möchte, ne? Und dass es natürlich Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, ist ja schon schlimm genug. Aber das ist auch noch Leute. Habt ihr das Rauschen gehört? Er hat sich rasiert, nein. Weil dieses Geschurre. Ja, weil diese, dass es Leute eben gibt, die andere für ihren Glauben verurteilen oder weil sie nicht genauso denken und dann, nee, furchtbar. So, gehen wir mal weiter hier vom Islamischen Staat weg nach Ebola. Ja, wollte sagen, nach Ebola. Auch krasse Sache, ja, oder? In Westafrika, das war ja auch so ein Thema, was das letzte Jahr wirklich lange, lange beschäftigt hat. Ich denke, da ist immer noch was los und es wird natürlich, bloß nicht berichtet. Das geht ja nicht weg. Ich meine, das ist eine tödliche Krankheit und die breitet sich halt aus. Da wurden halt auch jetzt die, da nicht jetzt, sondern da wurden halt die Grenzen auch geschlossen. Hm. Und keiner darf da raus, keiner darf da rein. Ständig hört man, dass immer mehr Menschen sterben und es gibt halt auch kein Heilmittel. Es ist, ich weiß gar nicht, wie groß die Chance ist, dass man es überlebt, aber viele sind es, glaube ich, nicht, die es wirklich überleben. Und das ist halt auch eine krasse Sache. Ich denke, ich habe ja gehört, dass die da Medikamente oder Impfungen testen, die noch nicht so richtig Marktreife erreicht haben, aber das ist einfach eine krasse Sache, so was da, dass man aber auch so ein Land einfach so abriegeln muss, weil da so eine Krankheit herrscht. Naja, was bleibt einem auch anders übrig, ne? Im Grunde genommen. Was sollst du denn sonst tun? Naja, natürlich, aber nichts aber. Das ist halt eine schwierige Sache. Wie soll man sich da verhalten? Das Problem ist ja auch, dass da die Angst grassiert. Ich meine, das ist ja auch verständlich, wenn du aus Afrika nach Afrika fliegst und dann im Flugzeug Angst hast, dich irgendwie anzustecken. Ich meine, einerseits natürlich muss man tolerant sein, andererseits hat man da ja, will man da ja auch sich irgendwie schützen. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass im Zuge der Ebola-Epidemie von 2014 erstmals Behandlungen an Menschen durchgeführt wurden, an US-Amerikanern. Mit bei einem, ja, da wurde ein experimenteller Antikörper eingesetzt. Das war erzählt. Und ja, von irgendeiner Firma aus Amerika ist das. Und diese wurde nämlich erfolgreich auch an Affen getestet. Und zeigte deutliche Verbesserung innerhalb von wenigen Stunden bei den amerikanischen Mitbürgern. Hm. Naja, aber was soll man da sagen? Es ist eine Krankheit, die im Moment nicht heilbar ist. Im Grunde genommen ist die einzige Chance, die Menschen dort zu isolieren. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, was da passiert. Geil, zumal die Tatsache einfach auch so ist, dass eben, ja, was soll man da machen, ne? Was soll man machen? Kann man ja nicht viel machen. Kann man nur mit Hochdruck dran forschen und versuchen zu vermeiden, dass der Virus irgendwie nach außen kommt. Auch wenn es schlecht für die Leute ist, die da wohnen. Aber die Gefahr, dass der Virus sich so unkontrolliert ausbreitet, dass irgendwie die ganze Weltbevölkerung quasi angesteckt wird, ist halt auch irgendwie zu hoch. Hm. Also Isolation? Auch wenn es sich schlimm anhört. Ich meine, du möchtest auch nicht, dass deine Kinder, wenn du Kinder hättest, diese irgendwie auf der Straße irgendwie angesteckt werden würden von so einem Virus, der halt. Was wäre jetzt, wenn du Ebola hättest? Würde ich mich auch in eine Isolation begeben. Ich würde nicht riskieren wollen, dass ich andere Menschen anstecke und damit auch noch in Gefahr bringe zu sterben. Das ist halt das Problem, weil die Krankheit ist halt ziemlich schlimm. Und ziemlich tödlich auch. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Schön, dass wir es auf jeden Fall nochmal aufgegriffen haben, würde ich sagen. Geh mal wird viel zu wenig behandelt. Ebola was anderes lesen können. Ja, ja. Was sagst du eigentlich zu dem Flugzeug, was vermisst wurde? Ja, das ist auch so in der heutigen Zeit. Da habe ich mit Kollegen drüber gesprochen. Das ist ja auch mehr als einmal passiert. Wir reden natürlich erstmal von der Maschine aus Malaysia. Weil die war ja, glaube ich, irgendwie auf dem Weg nach Peking und ist am 8. März wirklich, ja, einfach spurlos verschwunden. Was die krasse Sache ist, wie kann denn so ein Flugzeug einfach so verschwinden? Ich meine, da sind 1000 Leute dran, da sitzen Leute mit Handys drin, das Flugzeug wird ständig mit GPS und was weiß ich was getrackt, ständiger Funkverkehr und was weiß ich. Da frage ich mich doch, wie kann einfach, weil da wurde ja wochenlang gesucht, die wussten doch gar nicht, wo es geblieben ist. Wie kann es einfach so passieren, dass das Flugzeug spurlos verschwindet? Google sieht ständig, wo ich langlaufe mit meinem Handy, weiß, wo ich war, was ich gemacht habe, ob wann ich kacken war. Aber da wird einfach so ein Flugzeug verloren. Wie funktioniert denn das? Das frage ich mich. Ist die Frage, haben Sie es jetzt eigentlich gefunden? Ja, es wurde ja wohl abgeschossen, so wie ich gehört habe. Okay. Gefunden wurde es. Wurde wohl von irgendwie da Raketen, Flugzeug, keine Ahnung, irgendwie abgeschossen. Komisch, ne? Dabei überschneiden sich ja solche Satelliten auch eigentlich, ne? Naja, natürlich, muss ich ja. Müssen ja immer drei Satelliten sein, damit du geortet werden kannst. Aber die Sache ist, jedes Flugzeug, ich meine, es gibt Apps, wo du dein Handy in die Luft halten kannst und dann siehst du ein Flugzeug und dann klebt da dein Name dran, was das für ein Flugzeug ist, wo das hingeht, wer der Pilot ist und was weiß ich was. Und wie kann es dann passieren, dass das Flugzeug verschwindet und keiner weiß, wo es geblieben ist? Das war die Sache, was ich so krass fand. Natürlich, viele Leute sind gestorben, pipapo, hin und her, aber da sind auch Anschläge passiert und da sind auch viele Leute passiert. Es geht einfach nur darum, dass ein Flugzeug verschwindet und keiner weiß, wo es ist, lange Zeit lang. Ja, aber da muss ich sagen, da kann man einfach mal sehen, dass man in der heutigen Welt auch noch, auch gerade wir Menschen in gewisser Hinsicht hilflos sind. Erstmal dem gegenüber zum Thema Krankheiten. Wir können nicht alles heilen. Und auch zum Thema Technik. Also wir sind eben nicht, auch wenn wir eben hier auf dieser Erde womöglich das fortschrittlichste Lebewesen sind. Womöglich? Wer sitzt denn hier gerade vor dem Mikrofon? Ein Affe oder du? Nee, nein, also, aber Quatsch. Ich meine, natürlich. Ja, aber ja, trotz alledem sehen wir einfach mal, dass wir in gewisser Hinsicht noch hilflos sind. Und wo wären wir ohne die ganze Technik? Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht, dass wir hilflos sind. Vielleicht ist das auch beabsichtigt worden. Wer weiß, was da passiert ist. Ich meine, ganz im Ernst, du wirst ständig von deinem Handy getrackt und wie kann es dann passieren, dass das auf einmal nicht mehr passiert? Ja, aber ich will es auch. Ich will getrackt werden. Ich bin so, man nennt mich auch ein Pedo-Tracker. Pedo-Tracker? Wie kommst du denn auf Pedo? Ach, weiß ich nicht, mir gerade so eingefallen. Du bist ein Bär. Ja. So, was haben wir denn noch? Sowas so. Wir gucken mal jetzt, wir sind politisch erstmal durch. Wir sind politisch erstmal durch? Ja, es ist furchtbar. Politisch gesehen, Krieg. Natürlich. Konflikt, Krise, Tote. Konflikte. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, letztes Jahr waren echt viele Konflikte, mehr als die Jahre davor. Also es waren ja die Jahre davor auch immer Konflikte, mal der Irak-Konflikt und was weiß ich, aber so viele auf einmal, die Ukraine, im Irak, in Syrien. Syrien, überall ist da was passiert, überall wird da, und wir haben überhaupt nichts mitgekriegt, was in Asien überhaupt passiert, ob da auch nicht überall Konflikte sind. Ich meine, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist so klein, so winzig, dass wir überhaupt gar nicht mitkriegen, wo überall überhaupt was passiert. Und dann wird sich dann halt darüber aufgeregt, dass man das eine in den Blick nimmt und das andere vergisst. Gehen wir mal in den sportlichen Bereich. Naja. Klingt jetzt ein bisschen blöd. Eigentlich merke ich mal, wenn ich mir sowas alles angucke, wie uninformiert ich über so viele Sachen eigentlich bin. Eigentlich müsste man mehr Zeitung lesen. Aber ich habe gar keine Lust drauf. Warum? Weil da komme ich mal dazu. Ich habe keine Zeit. Ich würde gerne mehr Zeitung lesen, aber ich habe keine Zeit, Zeitung zu lesen. Ich wüsste auch gar nicht, welcher Zeitung ich vertrauen kann. Musst du mehrere Zeitungen lesen und mir nicht andauernd ins Wort fallen, wenn ich was sagen will. Aber warum denn nicht? Ihr müsstet diesen Pegel hier sehen, weißt du? Ich habe so einen ganz kleinen Pegel und dann kommt Mike und spricht so richtig laut und übertönt mich. ja. Na, dann sprich doch mal vom Sport. Was ist denn dir vom Sport wichtig? Super Bowl. Was heißt wichtig? Mir, Super Bowl ist eine Riesenaktion auf jeden Fall. Überhaupt nicht. Interessiert in Deutschland keinen. Aber im Grunde genommen, genau, ist es für uns total uninteressant. Es ist eine amerikanische Geschichte und ja. Du, ich habe dir übrigens Wasser gebracht und du trinkst es nicht. Ja, ich habe schon ein bisschen getrunken. Wenn du es nicht trinkst, trinke ich gleich, ja. Weil ich habe schon eine richtige trockene Fresse. Nach 20 Minuten, ey. Trink mal dein Wasser, ich geh mir gleich neues holen. Ja. Red mal weiter vom Sport hier, mach mal. Disziplin, ne? Und Struktur. Ich wollte es ja nur mal sagen. So, jetzt was ist hier los? Geräusche ins Mikrofon zu machen. Und Chaos. Okay, ganz ruhig. Geht's wieder? Brauchen wir einen Einspieler oder was? Wie er sich hier konzentriert. Hier muss. Regiert das Chaos. Winterspiele Sochi, würde ich mal sagen. War ja auch eine krasse Sache. Hatte doch am Anfang schon. Nee. Doch, da hatte ich darüber gesprochen, dass da draußen drumherum alles total warm ist und da aber die dann voll die Party machen und da Konflikte drumherum sind, auch politisch gesehen und die da so. Ich fand's schlimm auf jeden Fall, diese ganzen Schwulenfeindlichkeiten und so. Da wurden ja homosexuelle Sportler nicht zugelassen. Das ist furchtbar. Das ist einfach nur, dass sowas in der heutigen Zeit überhaupt noch so, ach, ich verstehe das nicht. Aber das Jahr davor wurden doch auch Homosexuelle in Russland verfolgt ohne Ende. Ja, das hat doch da wieder angefangen auf jeden Fall. Da ist ja auch Russland, aber ich meine, da ja im Jahr davor war es ja noch schlimmer. So, was haben wir noch? Naja, wir haben die 20. Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gehabt. Wo Deutschland der verdiente Sieger ist. Auf jeden Fall. Ich denke auch nur an 7-1 gegen Brasilien, wie wir sie weggenascht haben. Aber das war schon echt peinlich, was da passiert ist. Ich meine, das, da haben wir schon Fremdschämen gehabt für uns, weil wir den da einfach so oft einen reingedrückt haben. Da dachte ich, jetzt reicht's, Jungs, komm, reicht, muss nicht noch mehr sein, dann machen die noch einen. Dann wollte ja schon unser Torwart noch ein Tor schießen gehen, weil er dachte, oh, jetzt wo alle einschießen, wollte ich auch mal. Ja. Der ist ja auch nach vorne gerannt. Wie hieß er denn? Ich habe schon Namen wieder vergessen. Vielleicht heißt er gar nicht Torwart, sondern Manuel Neuer. Richtig, Manuel Neuer. Ich habe ein Messer in der Hand, pass auf. Ja, ja, das macht mir so ein bisschen Angst. Der Psychopath am Mikrofon. Ich muss sagen, wir waren zur Fußball-WM wirklich die klar stärkere Mannschaft. Das sage ich nicht, weil wir weil wir Weltmeister geworden sind. Wir sind zu Recht Weltmeister geworden. Wir sind schon zu Recht Weltmeister geworden. Aber da war doch vorher das Spiel, wo dem anderen in den Rücken getreten wurde, wo wir die 7-1 gewonnen haben. Wem wurde denn da in den Rücken getreten? Neymar. Neymar, richtig. Und das war doch der Spielleiter von denen. Deswegen haben wir die nämlich so fertig gebumst. Den haben wir aber nicht getreten. Nee, den haben wir nicht getreten. Das aber war ein Spiel gegen Argentinien. Ne? Richtig. Und da aber deswegen haben wir die 7-1 gebumst, weil die so durcheinander waren und ohne den Spielleiter sozusagen, ohne ihren Spielführer, dass die das überhaupt nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Ich überlege gerade, das war nicht gegen Argentinien. Ahnung, ich kann mich sowieso an nichts erinnern. Wie heißt denn der schnell? Der heißt, Ach, jetzt tippt der, liest der das Internet vor, glaube ich. Ich muss mal kurz, James Rodriguez, und der ist aus Kolumbien. Das war das Spiel gegen Kolumbien. Und der hat jemand anders in den Rücken getreten? Nee, er nicht, James nicht, aber es war das Spiel Kolumbien, wo Neymar dann eben ausgeschieden ist. Ach so. So, jetzt weiter hier, komm. WM ist abgefrühstückt. Ja. Leichtathletik. Ja, Philipp Lahm erklärt seinen Rücktritt als Nationalspieler. Wir alle haben geweint. Nicht? Per Mertesacker, er tritt auch zurück als Nationalspieler. Der in der Eistonne geht. Ist jemand in die Eistonne gegangen? Mann, du kennst doch das Interview, wo er sagt, wo der Terrorist, der Journalist ihn fragt, was war denn das für ein Spiel, war doch gar nicht so aufregend und was weiß ich, und der dann sagt, wollt ihr ein ordentliches Spiel oder wollt ihr, dass es aufregend ist? Ach, Mertesacker. Da hat er doch am Schluss gesagt, und ich klicke mich jetzt erstmal 2 Wochen in eine Eistonne. Ja, ja. Aber genau, apropos Eistonne, die Ice Bucket Challenge. Du wurdest nominiert und hast es nicht gemacht. Ich habe aber auch gespendet. An wen? An die Foundation. Aber welche? Du musst ja nicht an die ALS-Dings da spenden. Jetzt weiß er nicht mehr, wo er hingespendet hat. Wo hat er hingespendet? Ah. Kann nichts dafür. Wenn er nicht mehr weiß, was er sagen soll, fängt er einfach an, als Kurzschlusshandlung irgendwelche Geräusche mit seinem Gesicht zu machen. Das ist super peinlich, aber gut. Wir waren letztes Jahr bei Serdar. Serdar Somuncu. Ich freue mich dieses Jahr zutiefst. Dieses Jahr? Du hast schon Karten bestellt? Hast du mir mal die Karten überhaupt schon bezahlt? Nee, habe ich nicht. Ich habe kein Geld. Wirklich? Ich heirate doch dieses Jahr. Er hat kein Geld. Okay, warte mal. 33 Euro. Serdar. 35 Euro oder 36 Euro. Kriegst du dann nur 2 Karten? Ich denke, wir gehen zu dritt. Na, da kommen noch mehr mit. Aber die haben alle schon Karten gekauft. Ach, die haben einzelne Karten gekauft. Du hast nur für uns beide. Ja. Machtergreifung. Sehr schön. Mach mal das weg. Wir machen hier gerade Podcast. Ich überlege gerade. Dieser Junge ist nicht konzentriert heute. Er ist auch gerade dabei, als ich gekommen bin, hat mich ihn beim Arbeiten gestört. Dann schick mich doch in ein Konzentrationslager. Schick dich gleich ins KZ-Kinderzimmer. Na gut, hast recht. So, hier, geh mal hier Sachsen-Anhalt-Tag, der Weinwernigerode. Keine Ahnung, was hier zu lesen. Kultur. Kultur interessiert keinen Menschen. Religion, Ostern, Heilig. Ach, das ist jedes Jahr das Gleiche. Ja, gut. Wirtschaft. Komm, mach mal hier weiter. Wir sind hier, du schweißt ab und es wird fasert. So, Wirtschaft. Katholische Trägerschaft, bestehende Verlagsgruppe Weltbild beantragt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Keine Ahnung, was da passiert ist. Am 17. und 26. Januar, Internationale Grüne Woche in Berlin. Ist übrigens jetzt auch wieder in Berlin, die Grüne Woche im Moment. Wen interessiert? Wayne. Ila Berlin. Automobil International, Gamescom in Köln. Kannst du was dazu sagen, Game? Nein, Gamescom kann ich nicht zu sagen, weil ich würde nicht dahin fahren. Ist mir viel zu voll. Okay. Lila Automobilmesse. Ja, fertig. Gehen wir mal zum Thema. Aber was, da war noch eine Messe, da war ich nämlich. 31C3. Das ist doch der Chaos Communication Kongress. Übrigens, dieses Jahr ist Chaos Communication Camp, das ist nur alle 4 Jahre. Und weißt du, was das Gute ist? Es ist gleich bei uns um die Ecke. Wir können da mal ein Wochenende hingehen. In Polen? Und, nein, hier um die Ecke. 2 Kilometer, 3 Kilometer von uns weg. So geil. Wir können da das Wochenende mal hingehen. Mach jetzt ordentlich in den Quatsch kommen, ey. Anonym? Nee, wir können da mal hingehen. Das machen wir auch. Ich will 15. August. Wir werden ein Zelt aufbauen, würde ich sagen. Nein, ich muss arbeiten. Ich auch. Aber ich würde trotzdem gerne da hingehen. Hm? Machen wir. Und das ist nicht so weit weg, wirklich. Das ist hier hinten raus und dann links. Gut. So, weiter im Text. Oder ja, wen es natürlich interessiert, Wissenschaft und Technik. Ab Januar gilt in Deutschland offiziell nur noch die elektronische Gesundheitskarte. So, weiter geht's zum Thema Raumfahrt. Der Philipp hat, glaube ich, gar keine Lust mehr. Die Sonde Rosetta nähert sich erstmals ihrem Zielkomet. Das war schon krass, muss ich sagen. Und die Sonde Rosetta kartografiert erstmals aus nächster Nähe diesen Zielkometen. Ne? Die Sache ist ja, dass das Rosetta echt lange unterwegs war. Ich meine, der ist gestartet 2004, also der ist 10 Jahre unterwegs gewesen, der scheiß Satellit mit seinem Länder. Wie hieß denn der Länder nochmal? Der Sender? Der Länder. Rosetta ist... Ach, übrigens, Rosetta wurde gestartet aus woher? Weiß ich nicht. Warte mal, die Deutschen haben natürlich wieder ihren eigenen Humor. Die wurde im Übrigens die wurde in der, sehe ich gerade, Friedrichshafen gebaut, ne? Nee, es gibt aber, wo das Steuerungszentrum war. Lander. Filet heißt der Länder, aber es geht nicht darum. Es geht darum, wo der Namensgebung, Kosten, Anfänge, Mission, Flugverlauf. Na hier, die Sonde ist nach ägyptischen Hafenstadt Rosette benannt. Der Lander nach der Insel Filet im Nil. Beide Orte sind für dort gefundene Meilensteine der Entzifferung. Oh, Telefon. Auflegen. Was für ein verstrahltes Gesicht. lass uns mal weitermachen. Rosetta. Nee, aber Rosetta ist, also erstmal mal was über Rosetta erzählen. Rosetta ist 10 Jahre lang zu einem Kometen geflogen. Er hat es drumherum geflogen, hat Fotos gemacht. Und dann hat es, mein Telefon fickt heute, hat es da einen Furz abgelassen. Mach's und leise. Quasi ein Länder, also eine Sonde abgeworfen, die Jetzt bin ich völlig raus eigentlich. Erzähl du mal weiter. Eine Analsonde abgeworfen. Nein, Mann. Jedenfalls haben die Gestein und haben auch Eis festgestellt. Die haben da Filet abgeworfen und der ist erstmal 3-mal aufgebounced und nicht an dem Ort gelandet, wo der gelandet werden sollte. Ja. Liegt jetzt im Schatten. Hat zwar alle seine Sachen einmal, sein Experiment einmal durchgeführt, aber leider wissen sie noch nicht so genau, ob wir den nochmal wiederkriegen, den Filet. Der hat alle seine Daten gesendet. Aber wie gesagt, er hat jetzt keinen Strom gerade und wir hoffen, dass er doch nochmal irgendwie durch Sonne, Licht und so ein bisschen aufladen kann, damit man nochmal was machen kann. Was würde uns das bringen? Naja, Information, was da so abgeht auf dem Kometen. Cool. Aber es geht mir darum, von wo war denn die Steuerung, Mann? Na, aus Deutschland. Ja, aber von wo Deutschland? Da stand doch da hier oben. Wo denn? Friedrichshafen. Nein. Hier, gebaute Sonde. Blablabla. Ja, nicht gebaut, aber das Steuerungszettel. Ist doch egal, wo kam es denn her, deiner Meinung nach? Ich weiß es nicht mehr, aber das war das so tolle Zusammenspiel mit Rosette und noch irgendwas. Ja, das haben sie aber namens Sonde ägyptischen Rosette. Ja, bekommen. Mann, aber fick dich doch mal. Hör doch mal auf, hier rumzunerven. Ja, komm. Du Rosette, du. Bist schon Homo-Fürst. So ein Rosette. Gaylord Fucker, Mann. Ich würde sagen, hier regiert das Chaos. Ist schwuli. Ey, wirklich. So, wir sind jetzt zum Thema. Ach, übrigens, ich muss nochmal erwähnen, dass wenn wir hier Gaylord und Schwuli und sowas sagen, dann ist das nicht auf Homosexualität bezogen, sondern einfach nur Bescheuertheit. Wir sind einfach ein bisschen dämlich und deswegen machen wir einfach bescheuerte Faxen. Hier regiert das Chaos. Also. Hier bekommt ihr das komplette Programm. Er muss es einfach mal wieder. Ja, dann wollen wir nochmal Raumfahrt, wie gesagt, Rosetta. Katastrophen. Katastrophen. Ab Mitte des Jahres erbreitete sich das Ebola-Fieber in Westafrika aus und das war natürlich sehr tragisch. Haben wir aber schon bereits besprochen. Und Naturkatastrophen. Januar. Eine Kältewelle von ungeahntem Ausmaß in Nordamerika war auch besonders tragisch für viele Leute. Aber es war jetzt schon wieder in Amerika eine Kältewelle. Ja. Schuld eigene, bei uns liegt kein Schnee. Heute Morgen war Frost. Extreme Niederschläge in Bolivien. Die Leute dort sind abgesoffen. Hab ich nichts mitgekriegt. Schuld eigene. Warum Schuld eigene? Sie können doch nichts dafür, wenn es da regnet. Januar und Februar. Dürre in Kalifornien. Da muss man überlegen, ja. Erst Kältewelle, dann Dürre. Und dann, ja, hatten wir auch ein ganz schön krasses Unwetter in Südeuropa. Davon, das war schon ziemlich heftig und so. Viele Leute waren ja, insofern ich das weiß, daran beteiligt. Ja. Das Problem ist, wenn man das Internet vorliest, dass man vorher nicht weiß, was man vorlesen soll. Deswegen, aber ich würde einfach sagen, es reicht jetzt auch eigentlich für heute. Wir haben jetzt eine halbe Stunde voll. Wir sind ja wie immer ein bisschen durcheinander und ein bisschen verplant und unprofessionell. Jetzt packt der Philipp seinen Fisch aus. Packt den Fisch wieder weg, bitte. Dankeschön. Wir wollten uns verabschieden. Sagt uns doch mal, was bei euch so dieses Jahr hängen geblieben ist, was bei euch wichtig war, letztes Jahr, nicht dieses Jahr, was bewegend war. Hinterlasst uns einen Kommentar, gebt uns 15 Sterne auf iTunes, kommentiert uns im Blog, tut uns Twitter-Nachrichten schicken, schreibt uns E-Mails und habt uns lieb. Schenkt uns Geld. Zumindest kann man uns nicht vorwerfen, dass wir nicht einigermaßen regelmäßig machen. Und wem das jetzt hier gefallen hat, der ganze Schwachsinn, der hier innerhalb von der letzten halben Stunde produziert wird, der gibt uns, wie gesagt, die Sternchen. Einen Daumen hoch bei YouTube. Und der wird uns definitiv auch wieder anhören. Wir wünschen euch in diesem Sinne alles Gute. Bis auf Wiedersehen. Und nächstes Mal in der Chaosbude. Und zum Schluss noch ein Geräusch. Ach, ah.